August. Reifen der inneren Qualität. Fülle wahrnehmen. Ernte. Du stehst mit beiden Beinen fest auf der Matte oder auf dem Boden. Ich mache mich bereit für die Fülle. Ich löse Sorgen und Spannungen. Berg. Du stehst mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Lockere deine Schultern. Zieh sie hoch und lass sie fallen. Schüttle dein Becken. Löse dich von möglichen Verspannungen. Spüre, wie du dich innerlich freier machst und dich von körperlichen Spannungen, aber auch Sorgen löst durch Schütteln und Lockern. Ich verwurzle mich mit der heißen Erdmitte, Baum. Stehe auf dem linken Bein, verwurzle dein linkes Bein gut und lege deinen rechten Fuß an deinen linken Oberschenkel oder Unterschenkel. Du spürst vom Standbein gut den Fuß, die Außenkante, die Ferse, die Zehen. Breite deine Arme seitlich aus. Spüre die Kraft im stehenden Bein. Nimm wahr, wie du mit der Erde verwurzelt bist. Bis zur Erdmitte. Ich verbinde mich mit den Gestirnen am Himmel. Baum mit Armen oben. Strecke jetzt deine Arme langsam von der Seite nach oben. Nimm Raum ein und entfalte dich. Spüre, wie du dich in beide Richtungen verbindest. Mit den Beinen nach unten in den Boden, die Füße sind verwurzelt, die Fußaußenkanten sind verwurzelt, die Ferse, die Zehen sind breit aufgefächert. Und mit den Armen nach oben in den Himmel bis in die Fingerspitzen bewegst du dich und spürst dabei auch deine Schultern, die unten sind, nicht nach oben gezogen, und verbindest dich mit den Gestirnen am Himmel. Ich verneige mich vor den Früchten meines Lebens. Vorwärtsbeuge. Stell das zweite Bein wieder auf den Boden. Mache einen weiten Armkreis nach unten und bringe deine Hände vor deinen Füßen in Richtung Boden. Deine Knie sind dabei gebeugt. Beuge sie so weit, dass dein Rücken beim Runtergehen lang ist. Du kannst dich vor den Früchten deines Jahres oder auch deines bisherigen Lebens verneigen. Was könnten deine Früchte sein? Wofür kannst du dankbar sein? Ich entfalte die Frucht meines Jahres und gebe ihr meine ganze Kraft. Hund. Mache mit beiden Beinen einen Schritt nach hinten in den Hund. Strecke dein Steißbein nach oben. Beuge die Beine, damit dein Rücken gerade sein kann. Nimm Kraft in deinem Daumen, Zeigefinger und Handballen wahr. Die Hände sind stark mit dem Boden verwurzelt. Presse die Hände in den Boden. In deinem Bauch und in deinen Schultern ist Kraft. Zieh deine inneren Bauchmuskeln entlang deiner Wirbelsäule nach oben zum Kopf. Dein Rücken drückt kraftvoll nach oben. Du machst eine Art Katzenbuckel in den Schultern. Spüre die Kraft, die du der Frucht deines Jahres gibst. Du entfaltest die Frucht deines Jahres und gibst ihr deine ganze Kraft. Ich spüre die Frucht meines Jahres. Komm ins Brett. Dein Scheitel zieht nach vor und deine Fersen nach hinten. Dein Rücken ist stark. Dein Bauchnabel zieht nach innen und oben. Du bist lang im Brett. Alles, was du in diesem Jahr gesät hast, wirst du ernten. wie groß oder klein auch immer das bisherige Ergebnis deines Jahres sein mag. Was hast du in diesem Jahr wachsen lassen? Was hast du erreicht? Kleine Dinge oder große Sachen? Ich gebe die Früchte meiner Arbeit in die Welt. Komm jetzt ins seitliche Brett. Komm auf deinen rechten Arm. Deine Beine liegen übereinander oder dein unteres Bein, Knie ist aufgesetzt am Boden. Dein linker Arm streckt sich nach oben. Auch dein Becken ist hoch und stark. Deine Beine sind stark. Spür die Außenkante am Boden. Oder Innenkante, je nachdem, welches Bein aufliegt. Die Ergebnisse deiner Saat in deinem Leben gibst du in die Welt. Du gibst in alle Richtungen. Du bist groß. Was möchtest du weitergeben? Spüre deinen Körper lang in alle Richtungen, Arme, Beine, Kopf, Scheitel. Was möchtest du weitergeben? Ich verteile die Früchte meiner Arbeit. Seitliches Brett auf der anderen Seite. Drehe dich nun auf die andere Körperseite und komm mit deinem linken Arm ins seitliche Brett. Mach dich groß und lang und verschenke deine Energie. Verteile die Früchte deiner Arbeit in die Welt. Halte. Ich spüre die Fülle des Lebens. Kamel. Komm in den Fersensitz, dann hebe dein Becken für den Kniestand. Bringe deine Hände nach hinten an dein Becken. Wenn du möchtest, hebe gleich dein Brustbein und somit deinen Kopf. Dein Zentrum bleibt aktiv. Ziehe deine inneren Bauchmuskeln nach innen und oben. Spüre, was oder wie viel du in diesem Jahr von anderen bekommen hast. Spüre die Fülle des Lebens. Ich lebe Fülle und Kraft in mir, Hund. Komm erst in den Vierfüßerstand vom Kamel und dann mach einen großen Schritt zurück in die Hundestreckung. Dein Daumen und dein Zeigefinger sind kraftvoll mit dem Boden verbunden. Deine ganzen Hände drücken in den Boden. Deine Schultern machen einen Katzenbuckel. Deine Schultern ziehen nicht nach oben. Deine Beine sind gebeugt, damit dein Rücken gerade sein kann. Fühle Kraft in deinen inneren tiefen Bauchmuskeln, die ziehen wie der Wirbelsäule entlang. Vielleicht fühlst du dich kraftvoll. Vielleicht lebst du Fülle und Kraft in dir. Im August darf schon geerntet werden und die Fülle wahrgenommen werden. Ich verneige mich auch vor den Früchten der anderen. Vorwärtsbeuge. Bringe deine Beine zwischen deine Hände. Die Beine können leicht gebeugt sein, die Hände berühren den Boden oder kommen Richtung Boden. Vielleicht fühlst du Dankbarkeit für das, was du in diesem Jahr bekommen hast. Verneige dich vor den Früchten der anderen. Wofür kannst du dankbar sein? Was hast du bekommen in diesem Jahr? Ich begrüße kraftvoll die nährende Sonne. Berg mit Armen oben. Roll deine Wirbelsäule mit langem Rücken auf und streck deine Arme Richtung Himmel. Nimm die nährende Sonne wahr, wie sie dir Kraft spendet. Du begrüßt kraftvoll die nährende Sonne. Deine Bauchmuskeln ziehen nach innen und oben, damit du deinen Rücken schützt. Dein Brustbein kannst du leicht nach oben strecken, um dich der Sonne zu öffnen. Nimm die nährende Sonne wahr. Nimm die Arme wieder nach unten. Ich verwurzle mich mit der heißen Erdmitte. Komme jetzt auf dein rechtes Bein. Verwurzle gut dein rechtes Bein mit dem Boden und lege den linken Fuß an deinen rechten Oberschenkel oder Unterschenkel. Breite deine Arme seitlich aus. Spüre die Kraft im stehenden Bein. Nimm wahr, wie du mit der Erde verwurzelt bist. Du bist bis zur heißen Erdmitte mit dem Standbein verwurzelt. Dein Fuß drückt gut in den Boden. Deine Zehen sind weit aufgefächert. Ich verbinde mich mit den Gestirnen am Himmel, Baum mit Armen oben. Strecke deine Arme langsam von der Seite nach oben. Nimm Raum ein, entfalte dich bis in die Fingerspitzen. Spüre, wie du dich in beide Richtungen verbindest. Mit den Beinen nach unten in den Boden, mit dem Bein und mit den Armen nach oben mit dem Himmel verbunden. Ich verneige mich vor den Früchten meines Lebens. Vorwärtsbeuge. Stell das zweite Bein wieder auf den Boden und mache einen weiten Armkreis nach unten. Bringe deine Hände vor deinen Füßen in Richtung Boden. Deine Knie können gebeugt sein. So kannst du dich vor den Früchten deines Jahres oder auch deines bisherigen Lebens verneigen. Was sind die Früchte deines Jahres? Wofür kannst du dankbar sein? Kleine Dinge oder große Dinge. Du verneigst dich vor den Früchten deines Lebens. Ich entfalte die Frucht meines Jahres und gebe ihr meine ganze Kraft. Hund, mach mit beiden Beinen einen Schritt nach hinten in die Hundestreckung. Strecke dein Steißbein nach oben, dein Rücken ist lang. Beuge die Beine, so kann dein Rücken lang sein. Nimm Kraft in beide Daumen, Zeigefinger, Handballen und drück deine Hände stark in den Boden. Du bist verwurzelt in deinem Bauch und in deinen Schultern ist Kraft. Deine inneren Bauchmuskeln ziehen nach innen oben. Dein Rücken drückt kraftvoll nach oben, dein unterer. Spüre die Kraft, die du in der Frucht deines Jahres gibst. Ich spüre die Frucht meines Jahres. Komm ins Brett. Dein Scheitel zieht nach vorne und deine Fersen nach hinten. Dein Rücken ist stark, deine Bauchmuskeln inneren unter deinem Bauchnabel ziehen nach innen oben entlang deine Wirbelsäule bis zum Kopf. Richtung Kopf. Alles, was du in diesem Jahr gesät hast, wirst du ernten. Im August ist die Zeit, die Früchte zu sehen. Wie groß oder klein auch immer das bisherige Ergebnis, deine bisherigen Früchte sind. Was hast du wachsen lassen? Was hast du erreicht? Nimm wahr, welche Bilder kommen. Ich gebe die Früchte meiner Arbeit in die Welt. Komm ins seitliche Brett. Komm auf deinen linken Arm. Deine Beine liegen übereinander oder das untere Knie und der Unterschenkel sind wieder aufgesetzt. Dein rechter Arm streckt sich lang nach oben. Auch dein Becken drückt hoch und ist stark. Deine Beine sind stark. deine Füße. Die Ergebnisse deiner Saat in deinem Leben gibst du in die Welt. Du gibst in alle Richtungen, bist groß und weit und lang. Was möchtest du weitergeben? Welche Früchte deiner Arbeit gibst du in die Welt? Das kann familiär sein, freundschaftlich, Beziehung, Arbeit, Hobby. Du gibst und verbreitest die Früchte deiner Arbeit in der Welt. Ich verteile die Früchte meiner Arbeit, seitliches Brett auf der anderen Seite. Drehe dich nun auf die andere Körperseite und komm mit deinem rechten Arm ins seitliche Brett. Mach dich groß und lang, verschenke deine Energie. Spüre deine Füße, Kraft in deinem Becken. Dein Becken drückt noch oben seitlich. Du verteilst die Früchte deiner Arbeit und verschenkst dich. Das kann ganz klein sein. Du kannst dich an dich selbst verschenken oder an andere. Ich spüre die Fülle des Lebens im August. Kamel, komm in den Fersensitz. Dann hebe dein Becken hoch für den Kniestand. Bringe deine Hände nach hinten an dein Becken. Stütze so dein Becken. Und wenn du möchtest, hebe leicht dein Brustbein und öffne dich der Fülle des Lebens. Dein Kopf kommt mit, dein Nacken ist trotzdem lang, dein Zentrum, deine inneren Bauchmuskeln sind aktiv und ziehen nach innen oben. Spüre, was oder wie viel du in diesem Jahr von anderen bekommen hast. Von Pflanzen, Menschen, der Erde, Tieren. Nimm wahr und spüre die Fülle deines Lebens. Ich lebe Fülle und Kraft in mir, Hund. Komm erst in den Vierfüßerstand. Dann mach einen großen Schritt zurück in die Hundestreckung mit beiden Beinen. Deine Daumen und dein Zeigefinger sind kraftvoll mit dem Boden verbunden. Deine Hände drücken fest in den Boden. Deine Bauchmuskeln sind aktiv, deine inneren, dein Steißbein zieht nach hinten oben. Deine Hände sind auch mit deinen Schultern verbunden. Deine Beine, deine Knie sind leicht gebeugt, damit dein Rücken gerade sein kann. Vielleicht fühlst du dich kraftvoll. Lebe Fülle und Kraft in dir. Ich verneige mich vor den Früchten der anderen. Vorwärtsbeuge. Bringe deine Beine zwischen deine Hände. Die Knie sind leicht gebeugt. Deine Hände bewegen sich Richtung Boden. Vielleicht berühren sie den Boden. Fühle Dankbarkeit für das, was du in diesem Jahr bekommen hast. Dankbar für die Früchte der anderen, die du bekommen hast. Ich begrüße kraftvoll die nährende Sonne, Berg mit Armen oben, roll deine Wirbelsäule auf, deine Bauchmuskeln sind dabei aktiv, deine Knie gebeugt. Streck deine Arme Richtung Himmel. Nimm die nährende Sonne wahr, wie sie dir Kraft spendet. Deine Füße sind verwurzelt. Nimm die Arme nach unten. Leg die Handflächen voreinander vor deinem Brustbein. Du kannst, wenn du magst, die Augen schließen. Spüre, ob sich etwas in dir verändert hat. Welche inneren Qualitäten sind im letzten Jahr in dir gewachsen? Was hast du wahrgenommen? Gibt es Fülle in deinem Leben? Was kannst du ernten, auch wenn es noch so klein sein sollte? Was hast du nehmen können? Und wenn es das tägliche Essen und Trinken ist? Spüre, was sich nach dieser Praxis in dir verändert hat.